Okay, Luke chapter 16, verse 1. Lukas 16, Vers 1. Now he was also saying to the disciples, there was a rich man who had a manager, and this manager was reported to him as squandering his possessions. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. The King James uses the word steward. Also ein Verwalter wird in der King James Version ausgesprochen. Ich mag dieses Wort Verwalter. It's someone who takes care of someone else's possessions. Das ist jemand, der sich um die Besitztümer eines anderen kümmert. We are stewards. Wir sind Verwalter. Everything that we have is from the Lord. Alles, was wir haben, ist vom Herrn. Everything we eat, alles, was wir essen, even though we bought it in the store, obwohl wir es im Geschäft gekauft haben, came from the Lord. Es kam vom Herrn. The air that we breathe, die Luft, die wir atmen, the sun that we have, die Sonne, die wir haben, our physical bodies, unsere physischen Leiber. We are stewards far more than we could ever imagine. Wir sind Verwalter in viel größerem Maße, als wir uns das jemals vorstellen können. Today I'd like to speak on how to be a godly entrepreneur. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, was es bedeutet, ein göttlicher Unternehmer zu sein. Yeah, the word entrepreneur gives you the sense of a millionaire, right? Dieses Wort Unternehmer vermittelt einem das Gefühl eines Millionärs, oder? The definition of an entrepreneur is someone, aber die Definition eines Unternehmens ist folgende. Who organizes, das ist jemand, der operates and assumes the risk for a business venture. Es ist jemand, der also organisiert, der organisiert, dann der arbeitet oder ja, arbeitet, operates, und einer, der die Risiken für ein Geschäft vorwegnimmt oder berechnet. Let's try that again. A person who organizes, also ein Mensch, der organisiert, operates, der help him with this, please. Operates. Naja, arbeitet oder wirtschaftet. Wirtschaftet ist besser. Oder agiert, ja. And assumes the risk. He takes und the risk. Das Risiko auf sich nimmt. For a business venture. Für eine Geschäftssache. Yeah. This is an entrepreneur. Also das ist ein Unternehmer. Now, someone who has continually made no money or no success. So jemand, der beständig kein Geld macht oder keinen Erfolg hat, we might not consider an entrepreneur. Den würden wir nicht als Unternehmer bezeichnen. We would say a person who successfully. Wir würden sagen, ein Mann, der also ein Mensch, der erfolgreich ist. We would say Bill Gates is an entrepreneur. Zum Beispiel der Bill Gates ist ein Unternehmer. What's his name? Trump is an entrepreneur. Der Trump ist ein Unternehmer. Guys who take risks. Also Leute, die Risiken auf sich nehmen. And here we will find a parable. Und hier finden wir ein Gleichnis. About how we deal with our wealth. Wie wir mit unserem Reichtum umgehen sollen. Last week we talked about people of the world. Letzte Woche haben wir von Menschen der Welt gesprochen. Worldliness. Also von Weltlichkeit. That is the community of people. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten. The world. Eben die Welt. Community of people. Eine Gruppe von Leuten. Whether secular or religious. Ob säkulär jetzt oder religiös. Saved or unsaved. Gerettet oder nicht gerettet. Who want their portion in this life. Die ihren Teil in diesem Leben suchen und wollen. That's the world. Das ist die Welt. And many Christians are in the world. Und viele Christen sind in der Welt. They want their portion now. Sie wollen ihren Anteil jetzt haben. And when they stand before the Lord, und wenn sie dann vor dem Herrn stehen at werden, the judgment seat of Christ, bei dem Gerichtsstuhl Christi, everything that they did, dann wird alles, or much of what they did, oder das meiste von dem, was sie gemacht haben, will be burned up, verbrannt werden. 1. Korinther 3:15, as with fire. Eben durch Feuer. Because everything was for this world. Weil alles auf diese Welt ausgerichtet it war. Was wood, es war Holz. It was hay, es war Heu. It was stubble. Und Stroh. It was temporary. Das war zeitlich begrenzt. To be a godly entrepreneur, ein göttlicher Unternehmer zu sein, is someone who lives for eternity. Bedeutet es, für die Ewigkeit zu leben. And he handles his material wealth in such a way, und er behandelt seinen Wohlstand, seinen materiellen, that God can prosper him, auf solche Weise, dass Gott ihn zum noch mehr Wohlstand, because God trusts him, bringen kann, weil Gott ihm darin vertraut. With material wealth, mit diesem materiellen Wohlstand, that he is using, nämlich den er so verwendet, with eternity in mind, dass er die Ewigkeit im Sinne hat. He is a godly entrepreneur. Er ist ein göttlicher Unternehmer. Now, when I was in the States last year doing Discovery, als ich letztes Jahr in den Vereinigten Staaten war und dort die Discovery-Klasse vorstellte, I was speaking with a businessman. Da sprach ich mit einem Geschäftsmann. This was a businessman who had been a missionary. Das war ein Geschäftsmann, der Missionar war. Returned to the States. Dann wieder nach in die Vereinigten Staaten zurückkam. Because of his children. Wegen seiner Kinder. Had no experience in anything. Aber hatte keine Erfahrung in nichts. And was making more after 1 year in a month. Und er verdiente mehr nach diesem einem Jahr pro Monat. Than most people were making in a year. Als die meisten im ganzen Jahr verdienen. No experience. Keine Erfahrung. Do you know why? Wisst ihr warum? He's a godly entrepreneur. Weil ein göttlicher Unternehmer ist. He said to me as I was explaining Discovery to him. Er hat mir Folgendes gesagt, als ich ihm das Discovery-Konzept erklärte. He said, Pastor Rob. Er hat gesagt, Pastor Rob. You are an entrepreneur. Du bist ein Unternehmer. I said, What do you mean? What are you talking about? Zu ihm gesagt, was meinst du damit? Wovon sprichst du? The way that you think. Er hat gesagt, die Art und Weise, wie du denkst. He says I've talked to someone who's very wealthy. Er hat gesagt, ich habe zu jemand gesprochen, der sehr wohlhabend ist. He mentioned a name. Er hat dann einen Namen erwähnt. He said, we talked about you. Und er hat gesagt, wir haben über dich gesprochen. And we agreed. Und wir waren uns einer Meinung, you came back to America, dass wenn du nach Amerika zurückkämst, you would be a millionaire. Dass du dort ein Millionär wärst. My eyes were like ping-pong balls. Und ich habe solche Augen gemacht. I said, get out of here. Und ich sagte, geh auf. They said, no. Und er hat gesagt, nein. They said, less than 3% of the population think like us. Er hat gesagt, nur 3% oder weniger als 3% der Bevölkerung denken so wie wir. People don't take a risk. Die Leute nehmen keine Risiken auf sich. A good risk. Ein gutes Risiko. They're not entrepreneurial. Das sind keine unternehmerischen Leute. I was in Florida last January. Letzten Januar war ich in Florida. I taught Discovery. Hab dort die Discovery-Klasse gelehrt. Pastor Kelly said to me. Pastor Kelly hat zu mir gesagt. Who was running the seminar? Der hat dieses Seminar geleitet. And he said, Pastor Rob, I don't know what this means. Er hat gesagt, Pastor Rob, ich weiß nicht, was das bedeutet. But if you came back to America, aber wenn du nach Amerika zurückkämst, the way that you think, so wie du denkst, you would have a huge church. Du hättest eine riesige Gemeinde. He says, I'm not saying that to flatter you. Also ich sage das nicht, um dir jetzt zu schmeicheln. Or to tempt you to return. Oder um dich darin zu versuchen, zurückzukommen. I'm just saying that the way that you think is right. Ich sage einfach, die Art und Weise, wie du denkst, die passt. And keep doing it and keep teaching it. Und mach weiter so. Fahre fort in diesem Lehren. There's, I would say, over 80% easily of the people in our church. Ich würde sagen, leicht geschätzt sogar über 80% unserer Leute in der maybe Gemeinde. Maybe 90. Don't think as an entrepreneur. Oder vielleicht 90% denken nicht wie Unternehmer denken. Now we are not talking about a natural entrepreneur. Ich spreche nicht von einem natürlich gesinnten Unternehmer. I'm talking about a spiritual one. Sondern von einem geistlich gesinnten. Because naturally I am not. Weil in natürlicher Hinsicht bin ich das nicht. I don't take risks. Da nehme ich kein Risiko auf mich. But as I meditate on the word of God day and night, aber wenn ich Tag und Nacht über das Wort Gottes nachsinne, like it says in Psalm 1:2, so wie es im Psalm 1, Vers 2 heißt, he that meditates on the word day and night, wer Tag und Nacht über das Wort nachsinnt, will be like a tree, er wird sein wie ein Baum, planted by the rivers of water, gepflanzt an den Wasserbächen, his leaf will not wither, und seine Blätter werden nicht verwelken, he will bear fruit in its season, er wird Frucht bringen zu seiner Zeit. And here it is. Und nun kommt's. And whatever he does will prosper. Und was immer er auch tut, er wird darin Wohlstand erfahren. That's a godly entrepreneur. Das ist ein göttlicher Unternehmer. And with these kind of promises, und mit diesen Verheißungen, we can take a risk. Können wir ein Risiko auf uns nehmen. When I moved over to Austria, als ich nach Österreich hierher gezogen bin, it was an unbelievable step as an American. Das war ein unglaublicher Schritt für mich als Amerikaner. Especially with no support. Vor allem ohne Unterstützung. Just my own savings in the bank. Einfach meine eigenen Ersparnisse auf der Bank. And we went. Und dann sind wir gegangen. Because we had promises. Weil wir Verheißungen hatten. And we could take a risk. Wir konnten ein Risiko auf uns nehmen. And attempt a venture with God. Und einen Versuch starten mit Gott. Far outside of my personality. Weit hinausgehend über meine eigene Persönlichkeit. Now let's read chapter 16. Lesen wir das Kapitel 16. It pertains to all of us. Es lässt sich auf alle von uns anwenden. Now, don't be condemned today. Also seid nicht verdammt heute. If you realize, oh boy, I've missed the mark. Wenn ihr da erkennt, nun, da habe ich ja einiges verpasst. That's okay. Das ist schon in Ordnung. That's why we're talking about this. Deshalb sprechen wir über das. We got a lot of time yet. Wir haben noch viel Zeit vor uns. For most of us. Für die meisten von okay, uns. Okay, watch. There was a rich man who had a manager, and this manager, I'll use the word steward, the steward was reported as squandering his possessions. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. That's us. Das sind wir. Over, I would say over 85% of us are squandering the Lord's possessions. Ich würde sagen, mehr als 85% von uns verschwenden das Habe des Herrn. We don't know how to use our money. Wir wissen nicht, wie wir unser Geld verwenden. We have no idea of a divine economy. Wir haben keine Ahnung über göttliche Ökonomie. We have no idea of a business venture with God. Wir haben keine Ahnung über ein geschäftliches Unterfangen mit Gott. We see what we possess as ours. Wir sehen das, was wir besitzen, als unseres an. That's our first mistake. Das ist unser erster Fehler. It's not ours. Es gehört nicht uns. It's God's. Es gehört Gott. Second mistake. Zweiter Fehler. We see it as limited. Wir sehen das sehr beschränkt, we live in what someone called a scarcity mentality. Wir leben in einer Mentalität des des Eingeschränktseins. Instead of a prosperity mentality. Anstelle einer Mentalität des Übermaßes. This came from God. Das kam von Gott. And God owns the cattle on 1,000 hills. Und Gott gehören die Rinder auf den 1,000 Hügeln. In Psalm 50 verse 10. In Psalm 50 Vers 10. And I'm not in scarcity. Und ich brauche mich da nicht irgendwie verstecken. God can increase. Gott kann da Zuwachs bringen. What I have. In dem, was ich habe. I don't live. The problem is we don't live as stewards. Wir leben also nicht als Verwalter, heißt we das. We live as owners. Wir leben als Besitzer. When we have no right to. Wenn wir aber kein Recht dazu haben. We say, well, we give 10% to the church plus offerings. Nun, wir sagen, wir geben 10% an die Gemeinde und dann noch Spenden and dazu. What's left is mine. Und was dann noch bleibt, das gehört mir. That is the most primitive way of thinking. Das ist aber die einfachste oder primitivste Weise des Denkens. God doesn't want me to give 10%. Gott möchte nicht, dass ich 10% gebe. And then like a 3% offering. Und dann vielleicht noch 3% zusätzlich and live on 87%. Und dann mit 87% lebe. God wants me to give 10%. Gott möchte and a hefty offering. Mir 10% geben and a big offering, und eine große Spende and then he wants me to live on 300%. Und dann möchte er, dass ich in 300% he lebe. Wants to take the 87 or 85 and double, triple, quadruple it. Er möchte diese 87% nicht nehmen. Double. He wants to double it. Er möchte das verdoppeln und dann verdreifachen. Quadruple it. Er möchte es vervierfachen. 10 times. Möchte 10-fach mehr geben. 100 times. 100-fach mehr. Not for me. Nicht für mich. But for his economy. Sondern in seiner Wirtschaft. As a steward. Als Verwalter. It never becomes mine. Und das wird niemals zu meinem eigenen. It always stays his. Es bleibt immer seins. This is our first paradigm shift. Und das ist unser erster Wechsel in unserem Bezugsdenken. Everything I own belongs to God. Alles, was mir gehört, gehört Gott. Number two. Also was ich besitze, gehört he Gott. He wants to increase. Punkt 2. Everything I'm responsible for. Er möchte alles vermehren, wofür ich verantwortlich bin. Not for myself, nicht wegen mir selbst, but for others. Sondern wegen anderen. Now watch. Verse, I hope we get through this. Verse 2. And he called him and said to him, "What is this I hear about you?" Und er rief ihn und sprach zu ihm: "Was ist es, das ich von dir höre?" "Give an accounting of your management." Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab. "For you can no longer be manager." Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. That speaks to every one of us. Da ist die Rede von jedem Einzelnen von uns. Because all of us are stewards. Denn alle sind wir Verwalter. And our stewardship is going to end. Und unsere Verwaltung wird einmal aufhören. And at the end of that stewardship comes a reckoning. Und am Ende dieser Verwaltung kommt dann die Rechnung. And the day of my death, my stewardship ends. Und am Tage meines Todes hört meine Verwaltung auf. And suddenly, because of this revelation, und plötzlich wegen dieser Offenbarung, this man must have been living in denial or something. Dieser Mann muss irgendwie in Verleugnung gelebt haben. That there was going to be no day of accountability. Dass es einfach keinen Tag der Abrechnung geben würde. What do you mean accountable? Was heißt das, verantwortlich sein? For what? Rechenschaft ablegen. Wofür? For all that you are doing with the Lord's possessions. Nun, für alles, was du mit den Besitztümern des Herrn machst. What possessions? Welche Besitztümer? Your physical body belongs to the Lord. Nun, dein Körper, dein Leib gehört dem Herrn. 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Verse 19. Vers 19. Right? Glorify God in your body. Verherrlich Gott mit eurem Leib. For your body is a temple of the Holy Spirit. Denn euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. You were bought with a price. Denn ihr seid erkauft mit einem Preis. We are not our own. Wir gehören nicht uns selbst. This is the first major shift in our minds. Das ist dieser erste große Gesinnungswandel. And this changed this man's life. Und das hat das Leben dieses Mannes verändert. Verse 3. Vers 3. The steward said to himself. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: "Oh my gosh, what shall I do? Was soll ich nun tun? My master is taking away the stewardship. Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Away from me. I'm not strong enough to dig. Also graben kann ich nicht. I'm ashamed to beg. Zu betteln schäme ich mich. Aha, I know what I shall do. Ich weiß, was ich tun werde. So that when I am removed from the stewardship, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, people will welcome me into their homes. In ihre Häuser aufnehmen. And he summoned each of his master's debtors. Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei. And he began saying to the first, "How much do you owe my master?" Und sprach zu dem ersten: "Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?" And he said, 100 measures of oil. Der aber sprach: 100 Bat Öl. And he said to him, "Take your bill." Und er sprach zu ihm: "Nimm deinen Schuldbrief." And sit down quickly. Und setze dich schnell hin. And write 50. Und schreibe 50. Then he said to another, danach sprach er zu einem anderen: "How much do you owe?" Du aber, wie viel bist du schuldig? And he said, 100 measures of wheat. Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Bummer. Bummer. And he said to him, der spricht zu ihm: "Can I have the word bummer in German?" Bummer. Mist. "How much do you owe?" Und er sagt: "Wie viel schuldest du ihm?" 100 measures of wheat. Also 100 Kor Weizen. Bummer. Mist. And he said to him, "Take your bill and write 80. Und er spricht zu ihm: "Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. And his master praised the unrighteous steward. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Because he acted shrewdly. Weil er klug gehandelt hatte. That means he had a practical mind. Das heißt, er war praktisch orientiert. A spiritual person is always a practical person. Eine geistliche Person ist immer auch eine praktisch orientierte Person. Spirituality includes practicality. Also Geistlichkeit bedeutet auch Praktikabilität. Practicality does not always include spirituality. Aber Praktikabilität, das hat nicht immer gleich auch mit Geistlichkeit zu tun. I don't assume that a practical person is a spiritual person. Also ich würde nicht annehmen oder vorwegnehmen, dass ein praktisch orientierter Mensch auch ein geistlicher Mensch ist. But a spiritual person is a practical person. Aber ein geistlich orientierter Mensch ist ein praktisch orientierter Now watch, Mensch. We'll repeat it. He praised the manager. Also nochmals, wir wiederholen das. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Because he acted shrewdly. Weil er klug gehandelt hatte. Now watch this here. Und beachtet das nun. For the sons of this age are more shrewd in their relation to their own than the sons of light. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? That unbelievers know more about economy than believers. Dass Ungläubige mehr über das Wirtschaften wissen als die Gläubigen. Unbelievers know more about investment than believers. Die Ungläubigen wissen mehr über das Investieren als die Gläubigen. Believers are clueless. Die Gläubigen, sie sind unklug. The unbeliever is investing for his portion in this life. Der Ungläubige investiert für seinen Anteil in diesem Leben. And the believer looks on. Und der Gläubige schaut einfach And he nur. Says, "Oh, look at the unbeliever. He's so caught up with his investments." Und sagt zum Ungläubigen gegenüber: "Schau mal, wie der von seinen ganzen Investitionen da eingenommen ist." But the unbeliever makes no investment in eternity. Aber der Ungläubige macht keine Investitionen in der Ewigkeit. He doesn't think like an entrepreneur. Er denkt nicht so wie ein Unternehmer. With all the promises of God, he takes no risk. Mit all den Verheißungen Gottes nimmt er kein Risiko auf sich. Vers 9. And I say to you, und ich sage euch, this is the Lord, I say to you, der Herr spricht dir, make ich sage friends euch, for yourselves. Macht euch Freunde by the means of the wealth of unrighteousness, mit dem ungerechten Mammon, so that when it fails, damit wenn er zu Ende geht, and that's why it's unrighteous, und deshalb ist es eben ungerecht, because it will fail, weil das einmal zu Ende gehen it wird, will not go into eternity. Es wird nicht in die Ewigkeit hineinreichen. You came into the world with nothing. Du bist mit nichts in diese Welt gekommen. 1 Timothy chapter 6, 1. Timotheus 6, in verse 6, Vers 6 through 10, bis 10, and you will go out of the world with nothing. Und du wirst doch aus dieser Welt hinausgehen und nichts mitnehmen. But make friends for yourselves with unrighteous mammon. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mammon means wealth. So Mammon, das heißt Wohlstand. So that they will receive you into their eternal dwellings. Damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. He who is faithful in a very little thing. Der, wer im Geringsten treu ist. You know what that very little thing is? Wisst ihr, was dieses Geringste ist? Very, very, very little thing. Ganz, ganz gering. My material wealth on earth. Mein materieller Wohlstand hier auf Erden. And the difference between what I own und der Unterschied zwischen dem, was mir gehört, and what Bill Gates owns und dem, was der Bill Gates zum Beispiel in God's besitzt, eyes, in den Augen Gottes, is a difference between very, very, very, very, very, very, very little and very, very, very, very, very, very little. Also ist ein Unterschied zwischen sehr, sehr, sehr wenigem und sehr, sehr, sehr wenigem. Like I have, you know, I have like 15 verys before my little. I have 15 words very before also the word little. Ich habe zum Beispiel bei meinem geringsten 15 mal das Wort sehr. You know, and Bill Gates stehen. Has 14. Und der Bill Gates hat vielleicht nur 14 mal sehr vor It's dem Wort gering stehen. Thing. Also es ist sehr gering. But watch the principle. Aber schaut euch dieses Prinzip He an. He who is faithful in a very little thing, wer im geringsten treu ist, is also faithful in much. Ist auch in vielem treu. He who is unrighteous in a little thing, und wer im geringsten ungerecht ist, is unrighteous also in much. Ist auch in vielem ungerecht. Therefore, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, who will entrust the true riches to you? Wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? How many of us have met a drug addict on the street? Wie viele von euch haben schon Drogenabhängige auf der Straße mal getroffen? And he walks up and says, I'm hungry. Can you give me some money? Wenn er zu dir herkommt und sagt, ich habe Hunger, kannst du mir Geld geben? Sure, come with me. Ja, sicher, komm mit. Take him to a food stand. Say, what would you like here? Und du nimmst ihn dann mit zu irgendeinem Würstelstand und fragst ihn, was möchtest du? I would rather have the money. Ich hätte lieber das Geld. No, I don't. Nein. I would not trust you with this money. Nein, darin vertraue ich dir nicht. No, I'll buy you something to eat. Ich kaufe dir was zum Essen. Would you give that kind of person money as his own? Würdest du diesem Menschen einfach Geld anvertrauen? No, you would never entrust it to him. Nein, das würdest du niemals tun. It's the same thing with the Lord. Und genauso ist es beim Herrn. If we're not faithful, wenn wir nicht treu sind, with our stewardship, mit unseren Dingen, die wir verwalten sollen, when everything belongs to him, wenn ja alles ihm gehört, and the resources are eternal, und die Ressourcen sind ewig, is the Lord going to entrust us with something as our own? Wird uns dann der Herr etwas übergeben, das dann uns gehört? When we get to heaven, wenn wir in den Himmel kommen, it's not going to be a stewardship. Dann wird es nicht um Verwaltung gehen. We are going to have our inheritance. Da werden wir unser Erbe antreten. This is mine. Das gehört mir. The Lord will say, this is yours. Der Herr wird sagen, das gehört I dir. I give it to you as a son. Ich gebe es dir als meinen Sohn. And when we see that, und wenn wir das sehen, you know, a lot of Christians say, oh, I'm humble, I don't want an inheritance. Ja, viele Christen sagen, na, ich bin demütig, ich möchte kein Erbe. Jesus is enough for me in eternity. Jesus wird mir genügen in der Ewigkeit. Can I blow your mind right here? Kann ich euch da ein wenig euren Sinnes berauben? Jesus is the inheritance. Jesus ist das Erbe. Time with him is the inheritance. Die Zeit mit ihm, das ist das Erbe. Being in his government is the inheritance. In seiner Regierung zu sein, das bedeutet das Erbe. Being called to meetings with the Lord about what we're going to do is the inheritance. Berufen zu werden in Versammlungen mit dem Herrn, was zu tun ist, das ist das Erbe. Ein großer Teil von dem. I want to be around the Lord as much as possible there. Ich möchte um den Herrn sein und bei dem Herrn sein so viel wie nur möglich. You can be working on the other side of the new earth. Du kannst da drüben auf der anderen Seite der neuen Erde arbeiten. I want to be near the Lord. Ich möchte beim Herrn sein. Okay, and let's look at this now. Schauen wir uns jetzt das let's Folgende an. Let's look at verse 12. Schauen wir uns den Vers 12 an. And if you have not been faithful in the use of that which is another's, und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, who will give you that which is your own? Wer wird euch das eure geben? No servant can serve two masters. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen. We'll just end right there. Hier wollen wir aufhören. You can't serve this world. Du kannst nicht dieser Welt dienen. You can't have your portion here and your portion there. Du kannst nicht hier deinen Anteil haben und auch dort. It's either one or the other. Entweder das eine oder das andere. I can't be a steward. Ich kann nicht Verwalter sein. And act like it belongs to me. Und so handeln, als ob es mir gehörte. I can't call myself a steward and not pray about what God wants me to do. Ich kann mich nicht selbst Verwalter nennen und dann nicht gleichzeitig darüber beten, was Gott von mir möchte. With my wealth. In Bezug auf meinen Wohlstand. Turn to 2 Corinthians 9. Blätter zu 2. Korinther 9. This will just push it right beyond the point of explanation. Und das wird das einfach über den Punkt der Erklärung noch hinaustreiben jetzt. Verse 10 of chapter 9. Vers 10 vom Kapitel 9. Now God, who supplies seed to the sower, der, and bread for food, der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, will supply and multiply your seed for sowing and increase, wird eure Saat darreichen und mehren, and increase the harvest of your righteousness, und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Can you keep your finger there and turn with me to Philippians quick? Haltet mal kurz hier den Finger drinnen und blättert mit mir zum Philipperbrief. I want to show you the entrepreneurial mind of the Apostle Paul. Ich möchte euch nun die unternehmerische Gesinnung des Apostel Paulus zeigen. He's being supported by the Philippians. Er wird von den Philippern unterstützt. And then he says this in verse 17 of chapter 4. Und dann sagt er Folgendes im Vers 17 des 4. Kapitels. He says, not that I seek the gift itself. Nicht, dass ich die Gabe suche. But I seek for the profit which increases to your account. Sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. What account? Was welche Rechnung? Your account. Nun deiner Rechnung. Eure Rechnung. Where? Wo? In eternity. In der Ewigkeit. What? You have an eternal account. Ihr habt eine ewige Rechnung zu legen. How many people have a bank account? Also, ihr, wer von euch hat ein Bankkonto? Right? We all do, right? I mean, some of us do. Wir alle, right? Nicht wahr? We all have an account in heaven. Wir haben alle ein Bankkonto im Himmel. Paul received this gift from the Philippians. Der Paulus hat diese Gaben von den Philippern erhalten. And it was great. Und das war großartig. It supported his ministry. Das hat seinen Dienst unterstützt. But he wasn't focused on the gift. Aber darauf war er nicht fokussiert. Oh, look how much we got. Schau, wie viel wir bekommen haben. The Philippians, oh, bless their hearts. Oh, die Philipper, Gott segne ihre Herzen. We're rich. Wir sind reich. Boy, we're rich. Wir sind reich. He wasn't even thinking like that. Also so hat er überhaupt nicht gedacht. He was thankful. Er war dankbar. It was for the work of the ministry. Es ging um das Werk des Dienstes. It was to sow. Es war um zu säen. Of course you feed the ox, you take care of yourself. Na sicherlich, du ernährst den Ochsen, du kümmerst dich auch um dich what selbst. He said to them, aber er hat zu ihnen gesagt, what really blesses me, was mich wirklich segnet, is that you are accumulating, ist, dass ihr zunehmt, wealth, in eurem Wohlstand. On your eternal account. Es war auf eurem ewigen Konto. We are accumulating wealth. Wir mehren da den Wohlstand. Every time we do something sacrificially. Jedes Mal, wenn wir etwas als Opfer bringen. As entrusting God. Wo wir Gott vertrauen. We step out in faith. Dann treten wir hinaus im Glauben. In light of the promises. Im Lichte der Verheißungen. In particular 2 Corinthians 9:10. Ganz besonders hier im 2. Korinther 9:10. We have to grasp this right here. Das müssen wir wirklich erfassen hier. He supplies seed to the sower. Der aber Samen darreicht dem Sämann. Not the waster. Nicht dem, der verschwendet. God won't bless your finances if you are a waster. Gott wird deine Finanzen nicht segnen, wenn du verschwendest. You cannot waste your money. Du kannst dein Geld nicht verschwenden. It doesn't belong to you. Es gehört dir nicht. It belongs to the Lord. Es gehört dem Herrn. God wants to increase us. Gott möchte, dass wir im Wohlstand zunehmen. So that we can bless more. Damit wir noch mehr Segen and austeilen more and more. Können. Noch mehr Segen. And in that blessing we're blessed. Und in diesem Segen werden wir gesegnet. But we're not focused on it. Aber auf das sind wir nicht ausgerichtet. We're just taken care of by the Lord. Wir kümmern uns darin einfach im Herrn. But some people waste their money. Aber manche Leute verschwenden ihr Geld. You see this jacket I'm wearing? Seht ihr dieses Sakko, das ich da trage? Some people are thinking, he's talking about my look at he wasted his money on that jacket. Manche Leute denken sich nun, ich werde nicht. Some people are thinking right now. Manche Leute denken jetzt. He's talking about wasting money. Ja, er spricht über das Verschwenden von Geld. What about the jacket he's wearing? Was ist mit dem Sakko, das er trägt? You know what? I bought this jacket 60% off. Wisst ihr was? Ich habe dieses Sakko um 60% billiger gekauft. In the States. In den Vereinigten Staaten. And I bought it in Euro. Und ich habe es in Euro gekauft. So I could make and save another 25%. So dass ich dann noch einmal 25% gespart habe. And this jacket. Und dieses Sakko, which cost $260, das $260 kostet, cost me 100 Euro. Hat mich 100 Euro gekostet. No waste of money. Kein Geldverschwendung. And this jacket I'll be wearing 20 years from today. Und dieses Sakko werde ich jetzt 20 Jahre tragen vom Because heutigen Tag when an. I buy a jacket, weil wenn ich ein Sakko kaufe, my first question is, will the style, ist meine erste Frage die, I mean, fade away in a year or two? Wird eben der Schnitt in ein, zwei Jahren vorbei sein, oder? This won't fade. I mean, it'll come back, you know? Nein, das ist ein klassischer Schnitt und das wird auch immer wieder da sein. Es wird wieder zurückkommen, versteht you ihr? Buy things that'll last, like my shoes. Also wir kaufen Dinge, die einfach haltbar sind. I bought these shoes for, I think, $120. Ich habe diese Schuhe gekauft für $120. I've been wearing them for 60 years now. Trage sie jetzt seit 60 Jahren. You look at the clothes in my closet. Also, mach einen Blick hinein in meinen Schrank. I've got suits there I bought like 15 years ago. Ich habe dort Anzüge hängen, die ich vor 15 Jahren gekauft habe. And I'm just waiting for the style to come back. Und ich warte darauf, dass das wieder modisch wird. I'm telling you, when we buy something, ich sage euch, wenn wir etwas kaufen, we are thinking of what the Lord is thinking. Dann denken wir über das nach, was der Herr darüber denkt. Und wenn du deine Sachen in einem Secondhand-Store kaufst, nun, dann tu das. My wife bought this wonderful dress for 10 bucks at a secondhand store. Meine Frau hat einmal ein wunderbares Kleid um $10 gekauft so in einem Secondhand-Laden. Es war so schön. We were at a seminar. Es war so schön und wir hatten da ein Seminar. And this other lady had the same dress on. Und diese andere Frau hatte das gleiche Kleid an. And my wife was so, she ran over and said, "Oh!" She says, "I love your dress." Meine Frau ist da hingegangen und hat gesagt, "Oh, mir gefällt dein Kleid." I just bought the same one in the second-hand store. Ich habe gerade erst das gleiche Kleid gekauft in einem Second-Hand Laden. $10. $10. Think that lady was happy? Glaubt ihr, dass sich diese Frau dann gefreut hat? No, she realized she had wasted her money. Nein, sie hat erkannt, dass sie ihr Geld verschwendet hatte. Maybe. Vielleicht. We're talking about people who waste. Wir sprechen von Leuten, die verschwenden. Here's a great principle from what's his name, Larry Burkett. Gibt ein großartiges Prinzip hier von Larry Burkett. Did he die? He died, right? Yeah. Ja, also als er starb. From anyway, from his radio show. Also von seiner Radioshow jetzt. I was listening to it when I was in the States. Ich habe dazugehört, wie ich in den Vereinigten Staaten war. And the speaker said this. Und der Sprecher sagte Folgendes. Before you purchase anything, bevor du irgendetwas kaufst, always give God the opportunity to get it for you. Dann gib immer Gott zuerst die Gelegenheit, es für dich zu erstehen. Give God the opportunity. Gib Gott die Gelegenheit dazu. God, I need this. Gott, ich brauche das. I'm thinking of buying it. Ich denke mir, ich werde das kaufen. You have any other ideas? Hast du da andere Ideen darüber? Give it to you first. Gib's. Ich gebe es dir I'll wait zuerst a couple hin. Weeks, couple, 3 weeks or so. Dann warte ich einige Wochen. And I'll give you the opportunity. Ich gebe dir die Gelegenheit. Impulsiveness. Also Impulsivität. Is a sickness. Das ist Krankheit. Spend. Dauernd ausgeben. God can't increase my, he can't increase me. Gott kann da nicht Zuwachs bringen. You would just consume it. Weil du würdest das einfach sofort wieder konsumieren. Und Dinge kaufen, die du gar nicht brauchst. Du betest nicht darüber. Oh, I got money, now this. Nun, jetzt habe ich das. Oh, I got money, now I'll buy that. Ich habe jetzt Geld bekommen, jetzt kaufe ich das. It would become a sickness. Das wird zu einer Krankheit. God wants stewards. Gott möchte Verwalter. He wants to increase all of us. Er möchte, dass wir alle zunehmen in diesen Dingen. And it starts und es beginnt with honoring God from the first of your income. Es beginnt damit, dass wir Gott in dem Erstlingen unseres Einkommens ehren. Proverbs 3:9. In den Sprüchen 3:9. 7 through 9. Was 7 honor bis 9. God from the first of your income. Ehre Gott von den Erstlingsfrüchten. Honoring God. Gott ehren is the beginning of my stewardship. Das steht am Anfang meiner Verwaltung. God, this goes to the work of the ministry. Das hier, Gott, gehört in die Arbeit der Gemeinde. And we have to get away from this thinking. Und wir müssen weggehen von diesem Denken. I knew he was going to bring this up. Ich wusste, dass er über das reden wird. He wants me to live on 85% of my income. Er möchte, dass ich von den 85% meines Einkommens lebe. You try God. Versuch Gott darin. Write it down. Schreib das nieder. This is why this is so difficult. Und das ist deshalb so schwierig. Because it really takes concentration. Weil es wirklich Konzentration braucht. Malachi 3, the Lord says, test me. In Malachi 3 sagt der Herr, testet mich, prüft mich. In this. Prüft mich darin. See if I won't open the windows of heaven. Und schaut, ob ich euch dann nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Write down what you make. Nun, schreibt einmal auf, was ihr verdient. Write down what you give. Schreibt auf, was ihr gebt. And look at it 3 months later. Und schaut dann 3 Monate danach nochmal. Look at it 6 months later. Schaut 6 Monate danach. And if you don't increase, und wenn ihr dann nicht mehr Wohlstand then habt, God is a liar. Dann ist Gott ein Lügner. If you've done everything God required, wenn Gott da alles, wenn ihr alles macht und gemacht habt, was God Gott fordert, will increase, dann wird Gott euch zunehmen lassen darin. So suddenly my income of 100%, so wird plötzlich mein Einkommen, das die 100% sind, is more. Mehr sein. But it's to bless. Aber es ist dazu da, um zu of segnen. Course you take care of yourself. Natürlich, du sorgst dich um dich selbst. And whatever you purchase, whether it's a home or a car, und was immer du kaufst, ob das jetzt ein Zuhause ist, das du dir schaffst, oder ein Auto, you're buying it prayerfully. Du kaufst das im Gebet. You're not thinking, oh, I got this much and oh, let's shoot as high as we possibly can. Und du sagst nicht, oh, ich habe so viel und wir wollen so viel oder wir wollen dorthin kommen. And then the church is dying. Und dann stirbt die Gemeinde. We're not giving. Wir geben nicht. God is not blessing. Gott segnet nicht. Everybody's holding the euro. Jeder hält seinen Euro in der Hand. Right? There's no generosity. Es gibt keine Großzügigkeit. We've all fallen for Satan's trap. Wir sind dann alle in die Falle Satans gestolpert. Let's all live above what God has provided. Aber lasst uns alle über dem leben, was Gott vorgesehen hat. And God says, you're not sowing. Und Gott sagt aber, du säst nicht aus. You're not a steward. Du bist kein Verwalter. You're consuming. Du konsumierst. I didn't put the food on the table for you to eat the whole plate. Ich habe diesen Teller mit dem Essen nicht vor dich gestellt, damit du den ganzen Teller isst. That buffet wasn't your meal. Dieses Buffet, das war nicht nur dein Essen. You ate the whole thing. Du hast alles zusammen gegessen. That buffet was for 200 people. Dieses Buffet war für 200 Menschen gedacht. No wonder you're so sick. Kein Wunder, dass du dann krank you're just bist. Like, look, a buffet. Du kommst da hin und denkst dir, wow, schau dir das Buffet an. Das gehört mir. That's what we're like. Aber so sind wir oft. It's like as soon as we get it. So schnell wir nur können, oft. And God says, what are you doing? Und Gott sagt, was machst du? You spiritual glutton, you? Du bist ein geistlicher ein Vielfraß. You son of gluttony, you? Du Sohn des du bist ein Vielfraß. Consuming the whole thing. Du verzehrst alles. Of course you can eat as much as you want from that table. Na, sicherlich kannst du so viel essen, wie du möchtest von diesem Tisch. You're happy. Iss und werd glücklich. But don't be a glutton. Aber sei kein Vielfraß. Der verschlingt. One time I ate, and I'll end with this. Also ich möchte mit Folgendem aufhören. We had Christmas dinner. Wir hatten ein Weihnachtsessen. Down at the little church we used to have. Damals da in dieser kleinen Gemeinde, die wir noch hatten. The food was unbelievable. Und das Essen war unglaublich. Man. Sweet potato. Und da die Süßkartoffeln. We had a turkey, a 19 kilo turkey. 90 kilo schweren. Cranberry sauce. Everything. Wir haben also einfach alles gehabt. Man, I was just eating. Und ich habe gegessen. I ate one plate. Ich habe da einen Teller mal gegessen. I ate another plate. Noch einen Teller. Oh, it was so good. I ate another plate. Ah, das war so gut. Ich habe dann noch einen Teller genommen. And then I was coming down the stairs. Und dann bin ich da so runter über die Stiegen. I couldn't breathe. Ich konnte nicht mehr atmen. I couldn't breathe. I was like. Konnte nicht mehr atmen. My stomach was so big. Mein Magen war so voll. I said, I'm not going to survive. Ich habe mir gedacht, ich überlebe das nicht. I went outside. Bin dann hinaus. I went near the girdle. Bin dann hinaus zum Gürtel. Near a tree. Bei einem Baum. And I went, oh! About 10 times. Vielleicht 10 Mal. And that's what we're like. Und so sind wir. We're just like, it tastes so good, we just consume it. Und so sind wir. Wir denken uns, das schmeckt so gut und wir verschlingen das. But God doesn't want me to be a consumer. Aber Gott möchte nicht, dass ich ein Verschlinger bin. He wants me to be a sower. Er möchte, dass ich ein Sämann bin. Who's taking care of? Der sich kümmert und who sorgt. Doesn't waste. Der nicht vergeudet. If you waste, wenn du vergeudest, God will never entrust you wird dir Gott niemals was anvertrauen. With true riches. Und zwar keine wahren Reichtümer. He can't do it. Er kann das nicht. And we have to understand this. Und das müssen wir verstehen. I want to teach this for about 2 or 3 more weeks. Ich möchte das noch 2, 3 Wochen lang lehren. We don't just get it right away. Weil wir begreifen das nicht sofort. You have to take a risk. Du musst ein Risiko auf dich you nehmen. You have to say, okay, God, here's what I make. Du musst einfach zu Gott sagen, gut, hier habe ich mein Einkommen. This is what I gave. Das gebe ich weiter. I'm gonna give it by faith. Ich gebe das jetzt im Glauben weiter. I'm gonna trust you. Ich vertraue dir darin. Taking a risk here. Ich nehme da ein Risiko auf mich. Naturally speaking. Jetzt in natürlicher Hinsicht gesprochen. But spiritually speaking, it's no risk. Aber in geistlicher Hinsicht ist das kein Risiko. Because it's on the promises of God. Weil es auf den Verheißungen Gottes beruht. And let's end with this. Und lasst uns mit Folgendem abschließen. Don't give money you don't have. Gebt kein Geld, das ihr nicht habt. If God didn't give it to you, you don't have it to give. Wenn euch Gott das nicht gegeben hat, dann habt ihr es auch nicht zum don't Weitergeben. Borrow money to give to somebody else. Also leiht euch kein Geld aus von jemandem, damit ihr jemand and anderen etwas don't weitergebt. Don't be generous with money that you should be paying a debt with. Und seid nicht großzügig mit Geld, das ihr für Schulden bezahlen braucht. We'll talk about that maybe next week. Vielleicht sprechen wir die nächste Woche darüber. Shall we pray? Sollen wir beten? Okay, Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you this morning. Danke heute. That we have a stewardship. Dass wir eine Verwaltung haben. With everything we have. In allem, was wir haben. And we're so thankful today that you want to make us entrepreneurs. Und wir sind so dankbar heute, dass du uns zu Unternehmern machen möchtest. People who have a lot of responsibility. Leute, die viel Verantwortung haben. Who are trustworthy. Die vertrauenswürdig sind. That you can give us an increase. Du kannst uns darin zunehmen lassen. And you will know that it will be used wisely. Und du kannst dann wissen, dass es weise verwendet werden wird. For ourselves and to bless others. Für uns selbst und auch um andere zu segnen. Father, we think of our church today. Vater, wir denken heute an unsere Gemeinde. With all these people to reach in this city. Und mit all den Menschen, die hier in der Stadt noch zu erreichen sind. We pray, Lord, that you would make us wise. Herr, wir beten, dass du uns weise machst. And godly entrepreneurs in your kingdom. Zu göttlichen Unternehmen in deinem Königreich. It's not just for a few. Es geht nicht nur um ein paar. It's for everybody. Es geht um jeden Einzelnen. Maybe you're here today, you've never received Jesus as your Savior. Und vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch niemals als deinen Erretter angenommen. If you died today, you don't know where you'd go. Wenn du heute stirbst, dann weißt du nicht, wohin du kommst. Jesus died for your sin. Jesus starb für deine Sünden. So we could be sure of eternal life. So dass wir uns im ewigen Leben sicher sein können. Would you pray with me today? Möchtest du heute mit mir beten? Say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Receive me. Nimm mich auf as your child. Als dein Kind. Cleanse my conscience. Reinige mein Gewissen. Through the blood of Jesus. Durch das Blut von Jesus. Give me a new life. Gib mir ein neues Leben. A new start. Einen Neubeginn. Be my Lord. Sei mein Herr. Be my Savior. Sei mein Erretter. Say these words. Sagt folgende Worte. God, forgive me. Gott, vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. And Father, we pray this morning. Und Vater, wir beten heute. For anyone here. Für jeden hier. Who has the desire in their heart now. Der dieses Verlangen in seinem Herzen hat. That comes from you. Das von dir kommt. To be a godly entrepreneur. Ein gottesfürchtiger Unternehmer zu sein. A steward. Ein Verwalter. Willing to be entrusted. Dem man etwas vertrauen kann. For others. In Bezug auf andere. Father, I pray for our church today. Vater, ich bete für unsere Gemeinde heute. Anoint us with this understanding. Salbe uns mit diesem Verständnis. We pray. Darum beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.